Menschen leben in Kasernen, reduziert auf reine Funktionalität, ohne Schönheit und Zierde, mit schlechten Proportionen, die den goldenen Schnitt ignorieren, mit Raumhöhen, die ihnen die Decke auf den Kopf fallen lassen, eingepfercht, wenn der Blick aus ihrem Fenster grauen Beton offenbart. Fenster in Reih und Glied nach dem Muster paradierender Soldaten. Wie sollen sie da wahrnehmen, dass sie als freie Menschen zu höherem bestimmt sind? Dass die Grünen fordern, den Bau von Einfamilienhäusern zu verbieten, eine Forderung, die im Hamburger Norden seit einem Jahr Realität ist, passt in die linke Zwanghaftigkeit, die Menschen kasernieren zu wollen, um ihnen auch ein Lebensgefühl des Knastes zu geben, in den man sie geistig schon lange gesteckt hat. Dass die angebliche Energieeffizienz dafür herhalten muss, kann nicht überraschen. Das ist weniger Ausdruck der Realität als der Einfallslosigkeit der grünen Sozialisten. Eine Gesellschaft, die frei und bewusst sein will, muss sich daher mit der Frage auseinandersetzen, wie sie ein Kunstverständnis fördert und bildet, das die Menschen nicht gleichschaltet und in ihnen nicht das Böse Selbstsüchtige motiviert, sondern die Menschen erhebt zu Dankbarkeit gegen Gott, zur Pflichterfüllung gegenüber der Familie und zu sich selbst bewegt. Das zu erkennen ist nicht schwer. Wir müssen nur sehen, welche Art Kunst, Musik und Architektur der Sozialismus will und das Gegenteil dessen tun. Kapitel 5: Die sieben Todsünden wider die Freiheit. Der bittere Vorgeschmack, der aus den Tiefen aufsteigenden Tyrannei, liegt uns nicht nur in Deutschland, allenthalben auf der Zunge. Es ist den Menschen in diesem Lande in ihrer überwiegenden Mehrheit aber noch nicht klar, dass der Verlust dieser Freiheit, die zu erfahren, sie beginnen, nicht die Folge eines Virus ist. Der Verlust der Freiheit ist die logische Folge ihrer sich beschleunigenden Erosion, die sich über Jahre, ja Jahrzehnte hingezogen hat und an die sich die Menschen im Namen der vermeintlichen Sicherheit gewöhnt haben. Die Preisgabe der Freiheit geschah aber nicht allein im Namen der Sicherheit, sondern sie kristallisiert sich als Ergebnis des Appells an die niederen Instinkte einer ich-bezogenen und im Geiste des Egoismus aufgewachsenen Mehrheit in diesem Land. Unsere Vorväter hatten erkannt, dass es die 10 Gebote Gottes gibt, deren Verletzung Sünde konstituiert. Aber sie haben auch eine Metaebene der Sünde aufgedeckt, nämlich das Ausleben von Neigungen, die unweigerlich in dem Brechen dieser Gebote münden. Sie erkannten eine ihr zugrunde liegende Geisteshaltung, ein Begehren, welches den Motor der Verführung darstellt. Diese Geisteshaltung fassten sie zusammen in den 7 Todsünden: Wollust, Neid, Gier, Völlerei, Trägheit, Zorn und Hochmut. Die in den 7 Todsünden zum Ausdruck kommende Geisteshaltung ist zugleich der Todfeind der Freiheit, weil sie Freiheit und Verantwortung entkoppelt und Motor des Untergangs, denn ihre gesellschaftspolitische Realisierung mündet zwingend in einer Ordnung der Gewalt. Diese Gewalt ist schon da. Das Volk hat sich langsam und unmerklich an sie gewöhnt. Zu Beginn ist diese Gewalt struktureller Natur. Sie wird verborgen, findet hinter verschlossenen Kliniktüren statt, die es der Masse des Volkes erlauben, wegzusehen. Aber das Raubtier Gewalt lässt sich nicht in einen Zwinger aus Watte und Schokolade einsperren. Es bricht vorhersehbar hervor und richtet seine Brutalität gegen die Schlafschafe, die noch Minuten zuvor ganz sicher waren, dass es nur den anderen trifft, den, welchen wir durch Mehrheitsbeschluss stigmatisiert und entmenschlicht haben. Die Gewalt richtet sich in diesem Stadium des gesellschaftlichen Verfalls vorzugsweise gegen die Schwächsten und Wehrlosesten einer Gesellschaft, die am Beginn und am Ende des Lebens stehenden. Die Verrohung der Masse erfolgt schleichend, die Beseitigung von Menschen im Namen des Hedonismus funktioniert mit industrieller Effizienz.